Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Disco. Willkommen bei Radioreise. Deine Stimme für Urlaub und Erholung. Heute wird's heiß, denn wir sprechen über die neuesten Urlaubstrends der Deutschen. Mallorca, Bulgarien oder doch ein Abenteuer in Osteuropa? Professor Kirsch, einer der bekanntesten Tourismusforscher Deutschlands, ist heute bei uns im Studio und bringt spannende Einblicke mit. Wie nachhaltig reisen wir wirklich? Und was wollen die Deutschen eigentlich von ihrem Urlaub? Bleibt dran, es wird spannend und vor allem informativ. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung zum Thema Urlaubstrends der Deutschen. Bei uns im Studio ist Professor Kirsch, ein renommierter Tourismusforscher. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Professor Kirsch, es heißt oft, dass die Zahl der Deutschen, die nach Mallorca reisen, zurückgegangen ist. Können Sie das bestätigen? Nicht wirklich. Die Zahlen sind ziemlich stabil, vor allem in der Nebensaison, also Frühling und Herbst, verzeichnen wir sogar einen leichten Anstieg. Viele vermeiden bewusst die Hochsaison. Aber Mallorca bleibt weiterhin ein Favorit. Wie wichtig ist denn der Preis bei der Urlaubsentscheidung? Sehr wichtig. Der Preis spielt eine große Rolle. Viele Deutsche vergleichen Angebote, schauen sich Last-Minute-Optionen an und sie planen genau, was sie sich leisten können. Einfach spontan losfliegen, ohne aufs Geld zu schauen, das ist eher selten. In den Medien war zuletzt zu lesen, dass sich einige Mallorquiner gegen die deutsche Sprache wehren. Stimmt das? Ja, das stimmt. In bestimmten Regionen gibt es eine wachsende Bewegung, die die lokale Sprache, also Katalanisch oder Spanisch, stärker fördern möchte. Manche empfinden die Dominanz des Deutschen als kulturelle Bedrohung. Und wie steht es um die Umwelt? Gibt es da konkrete Maßnahmen auf Mallorca? Ja, das Thema ist sehr aktuell. Es wird derzeit über eine Umweltabgabe diskutiert, die Touristen zahlen sollen. Damit möchte man die Belastung durch Müll, Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß ausgleichen. Das Geld soll gezielt in lokale Umweltprojekte fließen. Einige sagen, dass Rumänien und Ungarn neue Geheimtipps für deutsche Urlauber sind. Was sagen Sie dazu? Das ist übertrieben. Es gibt zwar Angebote und einige Neugierige, aber von einem Trend kann man nicht sprechen. Die Nachfrage bleibt im Vergleich zu klassischen Reisezielen gering. Wie sieht es aus mit Golfurlauben? Zum Beispiel am Plattensee? Ehrlich gesagt, nein. Golfreisen konzentrieren sich hauptsächlich auf Spanien und Portugal. Der Plattensee spielt touristisch in diesem Bereich kaum eine Rolle. Und Bulgarien? Hat sich das Land als Urlaubsziel etabliert? Ja, Bulgarien hat sich sehr positiv entwickelt. Die Infrastruktur wurde modernisiert, es gibt viele neue Hotels und auch nachhaltiger Tourismus spielt dort inzwischen eine Rolle. Besonders Familien und junge Leute fühlen sich angesprochen. Gleichzeitig hört man, dass viele Westdeutsche Bulgarien meiden, weil die Einreise kompliziert sei. Das war vielleicht früher so, aber inzwischen ist die Einreise nach Bulgarien sehr unkompliziert. Es gibt keine besonderen Hindernisse oder aufwendige Verfahren mehr. Ein weiteres Thema ist das Urlaubsbudget. Stimmt es, dass die Deutschen seit den 1990er Jahren mehr für Reisen ausgeben? Nicht unbedingt. Das hängt sehr von der wirtschaftlichen Lage ab. Während Krisen, wie zuletzt bei Corona oder durch Inflation, sparen viele. Es gibt keine durchgängige Tendenz, dass die Ausgaben immer steigen. Und wie sieht es mit älteren Reisenden aus? Gibt es unter den aktiven Senioren einen Trend zu Abenteuerreisen in ferne Länder? Einige machen das sicher. Kreuzfahrten, Trekkingtouren, Fernreisen. Aber das ist eher die Ausnahme. Viele bleiben lieber in Europa, genießen Sicherheit und Komfort. Zum Abschluss. Was würden Sie sich für die Zukunft des Tourismus wünschen? Mehr Bewusstsein. Wir brauchen eine nachhaltige Form des Reisens, die Umwelt und Kultur respektiert. Und wir sollten lernen, dass Urlaub nicht immer mit Konsum, sondern auch mit Begegnung und Verantwortung zu tun haben kann. Vielen Dank, Herr Professor Kirsch, für Ihre Zeit und Ihre aufschlussreichen Antworten. Ich danke Ihnen ebenfalls. Es war mir ein Vergnügen, dieses Thema zu beleuchten. Ich hoffe, Ihre Zuhörer nehmen einige Denkanstöße mit und denken vielleicht bei der nächsten Urlaubsplanung ein wenig nachhaltiger. Alles Gute und auf Wiederhören. Ende Teil 2.